sind die einfachen Dinge im Leben, die ich schätze. Ich brauch ne Frau an meiner Seite, Liebe und nix Materielles. Mit 30 Jahren ist es schwer, nen Partner zu finden. Zu viele Enttäuschungen zuvor machen aus denen den Blinden. Es kann die Liebe sein, die vor dir steht und du es nicht merkst. Zu viel schlechte Erfahrung macht das Liebe finden schwer, egal ob Frau oder Mann. Viele denken nur an Sex, Liebe ist ein Fremdwort, am Bett genutzt für den Zweck. Ich kann noch Sex haben ohne Gefühle, ich brauche keine Lüge, um die schönste Frau zu ficken. Süße, ich war nie Brüde, ich bin kein Player, ich hasse es, was vorzumachen. Sex ist toll, aber Liebe gehört zu den schönen Sachen. Im Leben zu leben und eine Familie gründen, Kinder zeugen und das Ganze aus den richtigen Gründen. Man sieht so viele junge Mütter, viele selbst noch Kind alleine ziehen, ohne Plan vom Leben oder wer sie sind. Oder sagt mir, ist das richtig so? Ich glaube nein, ich glaube nein. Die Welt, in der wir leben, ist nur Schein, ist nur Schein. Liebe bedeutet nix, es wird nur getrickst. Die Schlampe wartet auf den nächsten Fick. Bruder, sag mir, ist das richtig so? Ich glaube nein, ich glaube nein. Die Welt, in der wir leben, ist nur Schein, ist nur Schein. Liebe bedeutet nix, es wird nur getrickst. Die Schlampe wartet auf den nächsten Fick. Familien werden kleiner, es gibt weniger Zusammenhalt. Und das ist auch der Grund, warum unser Land sich so spaltet. Man sieht so viele Paare ohne Kind, heute ganz normal geheiratet wird auch nicht mehr. Höchstens jedes zehnte Mal, Mutter seine Saut. Die Frau will heute Ruhm, aber was ist Ruhm, wenn du ganz alleine stirbst mit Ruhm? Die Frau von heute ist manipuliert und nicht emanzipiert. Durch Hollywood und Medien wurde sie langsam indoktriniert. Die Frauenrolle immer dargestellt wie eine Bitch. Egal wohin du siehst, überall siehst du ne Bitch. Du bist auf der Suche nach Liebe, aufrichtig und ehrlich, und wirst verarscht von den Bitches. Vertrauen ist gefährlich. Die Frauen wissen heute selber nicht mehr, was sie wollen. Viele verblendet, verblödet, vögeln sich von Troll zu Troll. Die Männer sind nicht besser, legen sich unter das Messer. Hänseln wie kleine Bitches, verblendete Wespen. Bruder, sag mir, ist das richtig so? Ich glaube nein, ich glaube nein. Die Welt, in der wir leben, ist nur Schein, ist nur Schein. Liebe bedeutet nix, es wird nur getrickst. Die Schlampe wartet auf den nächsten Fick. Bruder, sag mir, ist das richtig so? Ich glaube nein, ich glaube nein. Die Welt, in der wir leben, ist nur Schein, ist nur Schein. Liebe bedeutet nix, es wird nur getrickst. Die Schlampe wartet auf den nächsten Fick. Ich habe das Gefühl, Frau und Mann driften auseinander. Kein Sinn für Liebe, es wird nur versucht zu unterwandern. Belügen, betrügen, die New Age kann das. Spiele spielen mit den Jungs für die Bitches Standard. Die Schmierlappen da draußen glauben, sie können Frauen kaufen. Fahren sie BMW, siehst du Nutten hinterherlaufen. Topmodel-Generation, lass die Puppen trennen. Auf mich wirken diese Nutten nur noch fremd. Du siehst diese Promis, Katzenberger und wie die Nutten heißen, die nix können. Eure Vorbilder für die kleinen Gina Lisa lässt sich ficken vor der Kamera von Kakerlaken. Nur für Ruhm, deutsche Schande, diese Schlampe, es ist traurig. Die ganzen jungen Mädchen werden Gehirn gewaschen, belogen und verblödet und danach noch im Stich gelassen. Mit ihren psychosen Problemen und den ganzen Komplexen. Junge Frauen sind verwirrt, schön als OPs mit Sex. Bruder, sag mir, ist das richtig so? Ich glaube nein, ich glaube nein. Die Welt, in der wir leben, ist nur Schein, ist nur Schein. Liebe bedeutet nix, es wird nur getrickst. Die Schlampe wartet auf den nächsten Fick. Bruder, sag mir, ist das richtig so? Ich glaube nein, ich glaube nein. Die Welt, in der wir leben, ist nur Schein, ist nur Schein. Liebe bedeutet nix, es wird nur getrickst. Die Schlampe wartet auf den nächsten Fick. This is Ear to the Beat.